hatte ich lang nicht mehr auf Glanz poliert. Großer Kratzer und auch schon fleckig, hat er doch viel Spaß beschert. Lang sind her die vielen Stunden und er war immer dabei. Lange rannen die Sekunden, lange her die Melodie. Und auch lang nicht mehr rasiert und schon länger auch nicht mehr mit Kultur interferiert. Doch ich sitze hier im Trockenen und ich pfeif so vor mich hin. Und ich will auf keinen Fall, dass ich irgendwann so bin. Doch ich sitze hier im Trockenen und ich pfeif so in mich rein. Und ich will auf keinen Fall, dass ich irgendwann so sein werde. Lang nicht mehr auf Glanz poliert. Großer Kratzer und auch schon fleckig, hat er doch viel Spaß beschert. Lang sind her die vielen Stunden und er war immer dabei. Lange rannen die Sekunden, lange her die Melodie. Lang nicht mehr gewaschen und auch lang nicht mehr rasiert und schon länger auch nicht mehr mit Kultur interferiert. Doch ich sitze hier im Trockenen und ich pfeif so vor mich hin. Ich will auf keinen Fall, dass ich irgendwann so bin. Doch ich sitze hier im Trocknen und ich pfeif so in mich rein. Und ich will auf keinen Fall, dass ich irgendwann so sein werde. Die Sekunden, die Frage, die Melodie.